1.1 und 1.2. Die Abgeordneten sitzen im Parlament und vertreten die Interessen des Volkes. In Deutschland heißen die Teilstaaten Bundesländer und in der Schweiz Kantone. Die Ministerinnen und Minister sind oft für ein bestimmtes Ressort, zum Beispiel Wirtschaft, zuständig. In Deutschland ist die Bundeskanzlerin die Vorsitzende der Regierung. In vielen Staaten sind die Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren wahlberechtigt. In einer Monarchie ist der König oder die Königin das Staatsoberhaupt. In vielen Ländern ist es der Präsident bzw. die Präsidentin.